Gesicht, bald kommt das Strafgericht. Wir werden sie überrollen. Ich hasse Kommunist, ich hasse Kommunist. Fahrt zu Ende, ihr verdammten Bolschewist. Ich hasse Kommunist, ich hasse Kommunist. Die Parole heißt, kein Angst für Faschisten. Ich hasse Kommunist, fahrt zu Ende, ihr verdammten Bolschewist. Ich hasse Kommunist, ich hasse Kommunist.